Kapitel 1 Übung A21 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Ein Heißen Mein Dein Heinemann Heimatstadt Schweiz Malerei Türkei Wie heißen Sie? Ich heiße Peter Heinemann. Was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Deutsch. Meine Heimatstadt ist Bern. Ich komme aus der Schweiz. Mein Nachbar heißt Pedro. Er studiert Malerei. Ich komme aus der Türkei. Meine Muttersprache ist Türkisch.